Die Delegierten der Kinderorganisation, die an den Festveranstaltungen zum 70. Gründungstag der koreanischen Kinderorganisation teilnahmen, besichtigten die Fotoausstellung und die nationale Ausstellung der Science-Fiction-Literatur und Modellen von Kindern 2016 zum 70. Gründungstag der koreanischen Kinderorganisation. Sie verbrachten in dem Delfinarium Lungna, Volksvergnügungspark Lungna, Wasserpark Munsu und Jugendpark Gaesun fröhliche Stunden.